Das hier ist ein Rhythmuscomputer. Das hat rein gar nichts mit Können zu tun. Das läuft vollautomatisch. Und auch jetzt die zweite Spur. Es hat rein gar nichts mit Können.